Das ständige Bemühen um beruflichen Erfolg ignoriert gesellschaftliche Missstände und die ethischen Verpflichtungen des Einzelnen. Das ist der wunde Punkt des American Way of Life. Und nicht erst mit dem Tod eines Handlungsreisenden traf Arthur Miller 1949 diesen wunden Punkt. Schon zwei Jahre zuvor, 1947, hatte er dieses Thema in seinem Drama »Alle meine Söhne« auf den Punkt gebracht. Josef Keller, ein Unternehmer, dessen Ziel es zeitlebens war, seinen florierenden Rüstungsbetrieb einmal seinen Söhnen übergeben zu können, sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, ein Kriegsgewinnler zu sein und mitschuldig am Tod von 21 jungen Soldaten. In WDR 3, Bühne Radio, präsentieren wir Ihnen heute eine frühe Radiobearbeitung dieses Dramas aus dem Jahre 1950. Regie führte Wilhelm Semmelroth. Hallo Keller. Hallo Frank. Nun, was gibt's? Nichts. Ich mache mir Bewegung nach dem Frühstück. Schöner Tag. Was? Kein Wölkchen. Angenehmes Wetter. So müsste jeder Sonntag sein. Oh, was ist denn mit dem Baum passiert? Es ist nicht schrecklich. Der Sturm gestern Nacht muss ihn umgebrochen haben. Ein Jammer. Was hat Gede dazu gesagt? Die schlafen noch alle. Und wenn die erst die Bescherung sieht. Merkwürdig. Was denn? Peter ist doch im November geboren. Er wäre in diesem Herbst 27 geworden. Und gerade jetzt geht sein Baum kaputt. Dass du dir seinen Geburtstag gemerkt hast. Schön von dir. Ich stelle doch eben sein Horoskop. Was? Wie kannst du das? Ein Horoskop ist doch für die Zukunft. Ich will etwas herausfinden. Peter wurde am 9. Februar als vermisst gemeldet. Stimmt das? Ja. Na und? Wir nehmen infolgedessen an, dass er, wenn überhaupt, am 9. Februar gefallen ist. Käthe will nun feststellen... Ach, es geschieht auf Käthes Wunsch, dass du das Horoskop stellst. Ja. Sie will herausfinden, ob der 9. Februar ein günstiger Tag für Peter war. Was, ein günstiger Tag? Was heißt das? Ein günstiger Tag für einen Menschen nach der Konstellation seiner Sterne ist sein Glückstag. Mit anderen Worten, es würde faktisch unmöglich für ihn gewesen sein, an diesem Tage zu fallen. Na und? War der 9. Februar ein günstiger Tag für Peter? Das versuche ich ja gerade herauszukriegen. So etwas braucht Zeit. Die Sache ist die, wenn der 9. Februar ein günstiger Tag für ihn war, dann ist es absolut möglich, dass er noch am Leben ist. Irgendwo. Also, sag mal, ist Anni eigentlich angekommen? Sie schläft oben. Wir haben sie gestern Nacht vom 1 Uhr Zug abgeholt. Du, ist es nicht wunderbar? Was denn? Ein Mädel geht als Kind hier fort. Nichts wie Haut und Knochen. Ein paar Jahre später kommt sie zurück als ein richtiges, voll ausgewachsenes Weibsbild. Ja. Ich habe sie kaum erkannt. Und dabei hat sie sich doch jahrelang hier auf dem Hof herumgetrieben. Ist sie noch immer unglücklich, Josef? Man kann nicht gerade sagen, dass sie vor Glück Purzelbäume schlägt, aber sie scheint die Sache überwunden zu haben. Wird sie nicht heiraten? Hat sie nicht jemanden? Ich nehme das eigentlich an. Schließlich ist es ja schon ein paar Jahre her. Sie kann nicht ewig um Peter trauern. Das ist alles so merkwürdig. Was? Na, ich gehe wieder. So ein Horoskop braucht seine Zeit. Du brauchst dich nicht zu beeilen, Frank. Ich sag Bescheid, wenn ich was raus hab. Guten Morgen, Vater. Morgen, Chris. Na, ist Anni schon auf? Mutter serviert ja gerade im Speisezimmer das Frühstück. Du, sieh mal, was mit dem Baum passiert ist. Ja, ja. Was wird Mutter dazu sagen? Vielleicht sollten wir sie darauf vorbereiten, bevor sie es sieht. Sie hat es gesehen. Wie ist das möglich? Ich war der Erste auf heute Morgen. Sie war noch im Bett. Sie war hier draußen, als es passierte. Wann denn? Ungefähr 4 Uhr früh. Ich hörte den Krach, wachte auf und schaute aus dem Fenster. Habe ich sie hier unten stehen sehen, bei dem Baum. Ja, was hat sie denn hier gemacht um 4 Uhr früh? Das weiß ich nicht. Als der Baum umgebrochen war, ist sie zurück ins Haus gelaufen. Hat in der Küche geweint. Hast du mit ihr gesprochen? Nö. Ich dachte mir, das Beste ist, man lässt sie allein. Hat sie sehr geweint. Und konnte sie bis hinauf in mein Zimmer hören. Was sie nur hier draußen treibt, mitten in der Nacht. Sie träumt wieder von ihm. Sie wandert herum in der Nacht. Ja, das glaube ich auch. Genau wieder wie kurz nach seinem Tode. Was das nur bedeuten soll. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber eins weiß ich, Vater. Wir haben nicht recht gehandelt an Mutter. Wieso? Ach, wir waren nicht ehrlich ihr gegenüber. Du weißt, dass Peter nicht wiederkommt, ich weiß es auch. Warum haben wir sie in der Meinung gelassen, dass wir ihren Glauben teilen? Was willst du? Hätten wir mit ihr drüber streiten sollen? Ich will nicht streiten mit ihr. Aber es ist höchste Zeit, ihr klarzumachen, dass kein Mensch mehr glaubt, Peter sei noch am Leben. Ach, sie muss ja von ihm träumen, in der Nacht herumgehen und auf ihn warten. Widersprechen wir ihr? Sagen wir ihr offen heraus, dass wir seit Jahren keine Hoffnung mehr haben? Das kannst du ihr nicht sagen. Wir müssen es ihr sagen. Wie willst du es denn beweisen? Kannst du es ihr beweisen? 3 Jahre ist es jetzt her. Keiner kommt nach 3 Jahren. Das ist doch Wahnsinn. Naja, für dich und für mich, aber nicht für sie. Da kannst du reden, bis du schwarz wirst. Seine Leiche ist nicht gefunden worden und es gibt kein Grab. Also, was willst du? Vater, ich muss mit dir reden. Die verdammten Zeitungen sind schuld dran. Jeden Monat taucht irgendwo ein Junge auf aus dem Nichts. Nun, der Nächste wird Peter sein. Also... Ja. Nur hör mich mal an, ne? Du weißt, warum ich Anni eingeladen habe, hierher zu kommen? Warum? Du weißt es doch. Ich habe mir sowas gedacht, aber sprich dich aus. Ich will sie bitten, meine Frau zu werden. Ja, das ist schließlich deine Angelegenheit. Du weißt ganz genau, dass es nicht nur meine Angelegenheit ist. Was soll ich dazu tun? Du bist alt genug, um zu wissen, was du willst. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ich tue es also. Solltest du nicht dich erst vergewissern, dass deine Mutter... Also ist es nicht meine Angelegenheit. Ja, Eber, ich meine doch nur... Weißt du, manchmal bringst du mich richtig in Wut. Ist es nicht auch deine Angelegenheit? Ja. Wenn ich nun hingehe und es Mutter sage und sie gerät außer sich darüber? Du hast ein Talent, einfach zu ignorieren, was dir nicht passt. Nee, ich ignoriere, was ich ignorieren muss. Das Mädel ist Peters Mädel. Sie ist nicht Peters Mädel. Ja, nach Mutters Überzeugung ist er nicht tot und du hast nicht das Recht, ihm sein Mädel wegzunehmen. Das vorausgesetzt, kannst du tun, was du für richtig hältst. Das heißt, wenn du weißt, wie. Ich sag dir, ich weiß es nicht. Verstehst du? Ich weiß es nicht. Also, was kann ich in dieser Sache für dich tun? Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber jedes Mal, wenn ich etwas will, muss ich es mir versagen, weil andere darunter leiden können. Das geht so, seit ich lebe. Immer wieder. Ja, du bist eben ein Mensch, der Rücksicht nimmt. Das ist doch nichts Schlechtes. Der Teufel soll alle Rücksichten holen. Chris, hast du schon mit Anni gesprochen? Ich wollte das erst zwischen uns klargestellt haben. Woher weißt du überhaupt, ob sie dich heiraten will? Vielleicht empfindet sie wie Mutter. Dann wäre freilich alles aus. Wenn ich nach ihren Briefen urteilen soll, hat sie ihn vergessen. Ich werde das herauskriegen. Und dann müssen wir den Kampf mit Mutter aufnehmen. Richtig? Nun, komm, weich mir nicht aus, Vater. Ach, das Unglück ist, dass du nicht genug mit Weibern umgehst. Das war leider immer so. Weiber sind eben meine Sache nicht. Ich sehe nicht ein, warum es gerade Anni sein muss. Weil sie es ist. Das war eine gute Antwort. Aber beantworten tut sie gar nichts. Du hast sie nicht gesehen, seit du in den Krieg gingst. Ich kann es nicht ändern. Ich kenne keine so gut wie sie. Ich bin im Nachbarhaus aufgewachsen. Wenn ich mir jemanden als meine Frau vorstelle, denke ich seit Jahren nur an Anni. Na, was verlangst du noch? Willst du eine grafische Darstellung haben? Nein, keine grafische Darstellung. Ich weiß nur... Chris, Mutter glaubt felsenfest daran, dass er zurückkommt. Und deine Heirat mit diesem Mädchen wäre für deine Mutter identisch mit seiner Todesanzeige. Weißt du, was das für Folgen haben kann bei ihr? Ich weiß es nicht. Na ja. Na, lass es dir noch einmal durch den Kopf gehen. Ach, ich habe es mir 3 Jahre durch den Kopf gehen lassen. Ich habe gehofft, dass Mutter Peter allmählich vergessen wird, wenn ich ihr nur genug Zeit lasse. Und dass wir dann eine Hochzeit haben werden, die alle glücklich macht. Wenn das nicht sein kann, dann muss ich eben fort von hier. Was sagst du da? Ich gehe meiner Wege. Ich werde heiraten, woanders leben, vielleicht in New York. Bist du verrückt geworden? Ich bin so lange ein guter Sohn gewesen, ein guter Tropf. Hab genug davon. Aber du hast doch dein Geschäft hier zum Teufel. Ach, das Geschäft ist für mich eine Quelle der Begeisterung. Du musst denn unbedingt begeistert sein? Ja, wenigstens eine Stunde am Tag. Ach. Wenn ich den ganzen Tag für Geld schufte, möchte ich wenigstens einen schönen Abend haben. Ich will eine Familie haben, Kinder, etwas, wofür zu leben, es sich lohnt. Das kann ich mir ohne Anni einfach gar nicht vorstellen. Wo sonst könnte ich das finden? Du hast wirklich die Absicht. Sag mir, du könntest wirklich das Geschäft im Stich lassen? Unter solchen Umständen gewiss. Du, ich kann nur sagen, schlag dir das aus dem Kopf ein für alle Mal. Ja, dann hilf mir. Mach es mir möglich, hier zu bleiben. Gut, aber ich will so etwas nie wieder hören, hörst du? Solch ein Gedanke darf dir gar nicht kommen. Wofür hätte ich denn gearbeitet mein Leben lang? Doch nur für dich, Chris. Die ganze Schinderei, die war doch nur für dich. Ja, ich weiß das, Vater, ich weiß. Du, hilf mir nur, dass ich hierbleiben kann. Ich habe wohl kein Verständnis für dich, hä? Nein, du verstehst mich nicht. Ich bin aus dem harten Stoff gemacht. Jawohl, das scheint mir auch so. Da kommt Mutter. Ist Annie noch nicht fertig mit dem Frühstück, Mutter? Sie wird gleich rauskommen. Dieser Sturm hat schön gehaust. Petersbaum. Gottes Wege sind wunderbar. Setz dich nieder und gönn dir mal etwas Ruhe. Ich habe so einen komischen Schmerz im Hinterkopf. Soll ich dir ein Aspirin holen? Es ist merkwürdig, wie alles zur gleichen Zeit geschieht. Bald wird sein Geburtstag sein. Der Sturm bricht seinen Baum ab. Und Annie kommt zurück. Gerade war ich unten im Keller. Und worüber stolpere ich? Über seinen Baseballhandschuh. Ich habe den Handschuh, weiß Gott, wie lange nicht mehr gesehen. Findest du nicht, dass Annie glänzend aussieht? Ja, sie ist ein schönes Mädchen. Aber ich verstehe nicht, warum sie hierher gekommen ist. Nicht, dass ich mich nicht freue, sie zu sehen, aber... Ich dachte mir, es wäre gut, wenn wir uns alle mal wiedersehen. Ich habe das Bedürfnis gehabt, sie zu sehen. Was mir an ihr aufgefallen ist, ihre Nase ist länger geworden. Aber ich werde dieses Mädchen immer lieb behalten. Da ist mal eine, die nicht sofort mit einem anderen ins Bett gegangen ist, als der ihrige auf die Verlustliste kam. Wie kannst du so etwas sagen? Ach, lass doch nur. Die meisten haben nicht mal so lange gewartet, bis sie das Telegramm hatten. Nein, ich bin froh, dass sie gekommen ist. Aber das muss dir doch beweisen, dass ich nicht ganz verrückt bin. Ach, dass sie nicht geheiratet hat, beweist nicht, dass sie noch immer um ihn trauert. Und warum hat sie dann nicht geheiratet? Ja, das kann viele Gründe haben. Zum Beispiel, was für einen Grund? Weiß ich, irgendeinen. Mein Kopf plagt mich schrecklich. Soll ich dir nicht doch ein Aspirin bringen? Es ist gar nicht wie Kopfschmerz. Das kommt davon, dass du nicht schläfst. Ja, ich habe eine furchtbare Nacht gehabt. So eine Nacht habe ich noch nie gehabt. Hast du schlecht geträumt? Das war mehr als nur ein Traum, viel mehr. Von Peter? Ich war im tiefsten Schlaf. Könnt ihr euch noch erinnern, wie er während seines Trainings immer ganz tief zu fliegen pflegte? Dicht über unser Haus hin? Wir konnten ihn doch da oben im Führersitz genau sehen und sogar sein Gesicht erkennen. Und so habe ich ihn heute Nacht gesehen. Aber ganz hoch oben, bei den Wolken. Ich habe ihn so deutlich gesehen. Ich hatte das Gefühl, ich brauchte nur die Hand nach ihm auszustrecken. Und ich könnte ihn berühren. Plötzlich begann er zu stürzen. Und dabei schrie er. Nach mir hat er geschrien. Mutter, Mutter. Ich habe ihn gehört, als wenn er bei mir im Zimmer gewesen wäre. Mutter. Es war seine Stimme. Wenn ich ihn nur hätte berühren können, dann hätte ich ihn auch aufhalten können. Das wusste ich. Wenn ich ihn nur hätte berühren können. Ja, und dann bin ich wohl aufgewacht. Es war so sonderbar. Der Sturm war einfach der Lärm, den seine Maschine machte. Ich bin hier herausgelaufen, noch halb im Schlaf. Ich hörte noch das Geräusch seines Flugzeugs, wie es davon flog. Da brach gerade vor mir der Baum um. Und dann war mir, als ob ich davon erst erwachte. Siehst du, wir hätten diesen Baum niemals pflanzen sollen. Ich hab's dir gleich gesagt. Es war zu früh, um einen Baum zu seinem Gedächtnis zu pflanzen. Zu früh? Ja, wir haben es ja so eilig damit gehabt. Jeder war in so einer Eile, ihn zu begraben. Ich hab euch gesagt, noch keinen Baum pflanzen. Mutter, Mutter, der Wind hat den Baum abgebrochen. Dem kann man doch keine Bedeutung zuschreiben. Wovon sprichst du eigentlich, Mutter? Ich bitte dich, fang nicht wieder mit all dem von vorne an. Bitte, Mutter, das ist nicht gut, das kompliziert alles. Ich habe viel darüber nachgedacht. Wir müssen uns endlich entschließen, ihn zu vergessen. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass du das sagst. Weil wir dabei beharren und das ist nicht recht. Wir haben unser Leben nie wieder aufgenommen. Wir sind wie eine Bahnstation, die einen Zug erwartet, der nie ankommen wird. Bring mir ein Aspirin, ja? Machen wir uns doch endlich frei von dem allen. Bitte, Mutter. Wir vier sollten heute Abend ausgehen und wieder mal tanzen oder an den Strand hinunter. Na schön, machen wir das heute Abend. Einverstanden. Ja, wir wollen uns mal richtig unseres Lebens freuen. Und du machst mit dem Aspirin den Anfang, ne? Ich hole es dir. Wozu hat er sie eingeladen? Warum beunruhigt dich das? 3,5 Jahre hat sie in New York gelebt. Warum jetzt plötzlich? Vielleicht Ach Gott, vielleicht wollte sie mal sehen. Deshalb macht niemand eine Reise von 1000 Kilometern. Also ich verstehe dich nicht. Sie sind als Nachbarskinder zusammen aufgewachsen. Warum sollte das Mädel nicht wiedersehen wollen? Also schau mich nicht so an. Er hat mir nicht mehr erzählt als dir. Er will sie doch nicht etwa heiraten. Woher weißt du, dass er auch nur daran denkt? Es hat den Anschein. Nun, und wenn es so wäre? Was willst du damit sagen? Josef, was geht hier vor? Hör mich mal an, Kind. Sie ist nicht sein Mädel, Josef. Und sie weiß, dass sie es nicht ist. Ach, du kannst nicht in ihren Gedanken lesen. Sie ist treu wie ein Felsen. In meinen schwersten Stunden denke ich daran, dass auch sie wartet. Und dann weiß ich wieder, dass ich recht habe. Niemand in diesem Hause darf ihren Glauben erschüttern, Josef. Fremde Leute können sowas tun, aber nicht sein Vater, nicht sein Bruder. Also was willst du, dass ich tue? Was verlangst du von mir? Ich will, dass du dich so benimmst, als ob Peter zurückkäme. Ihr beide müsst euch so benehmen. Gerade du musst daran glauben. Gerade du. Warum gerade ich? Hör nur nicht auf zu glauben, Josef. Psst. Sei still jetzt. Da kommen die beiden. Anni und Christian. Ja, ja, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Na, was sagt ihr zu dieser jungen Dame? Ist sie nicht das hübscheste Mädchen, das du je gesehen hast? Hier ist das Aspirin, Mutter. Danke. Hast du nicht zugenommen, meine Liebe? Zu und ab, das wechselt. Die Pappeln sind aber gewachsen, wie dick sie sind. Das ist 3 Jahre her, Anni. Wir werden Altkindchen. Mir ist, als wäre ich noch immer das Kind von damals. Ah. Als wären Mutter und Vater noch immer da drüben und du und mein Bruder Algebra büffeln. Und Peter schreibt meine Hausaufgaben ab. Mein Gott, die schönen Tage von damals, die nie mehr wiederkommen werden. Essen wir doch heute Abend am Strand und seien wir einmal froh wie zu Peters Lebzeiten. Du denkst an ihn. Siehst du, sie denkt an ihn. Was willst du damit sagen, Käthe? Du erinnerst dich an ihn. Er lebt in deinen Gedanken. Komisch, dass du das sagst. Wie soll ich mich nicht an ihn erinnern? Hast du deine Kleider aufgehängt? Ja, hast du aber eine Menge Anzüge, Christian. Ich konnte kaum Platz in dem Schrank für meine Sachen finden. Aber erinnerst du dich nicht? Das ist doch Peters Zimmer. Das sind Peters Anzüge? Hast du sie denn nicht wiedererkannt? Ich bin nicht auf den Gedanken gekommen. Die Schuhe sind doch alle frisch geputzt. Jawohl, mein Kind. Ach du, ich habe mich so lange nach einem richtigen Gespräch mit dir gesehnt. Komm, erzähl mir was. Was denn? Ich weiß nicht. Irgendwas Hübsches. Sie will wissen, ob du viel ausgehst. Ach, halt du den Mund! Und hast du auch ernstzunehmende Verehrer? Ach, schweig doch still, ihr beiden. Also, Anni, du kannst mit der Frau in kein Restaurant mehr gehen. In 5 Minuten haben sich 39 Leute um sie versammelt, sitzen an ihrem Tisch und erzählen ihr ihre Lebensgeschichte. Also, darf ich denn Anni nicht mal was Persönliches fragen? Fragen ist schon recht, aber du schlägst sie ja mit dem Zaunfall auf den Kopf. Winken kann man das ja schon nicht mehr nennen. Lass dich nicht von ihnen einschüchtern, Käthe. Frag mich, was du nur magst. Also was willst du wissen? Klatschen wir uns mal richtig aus. No, sie ist die Einzige, die Verstand hat. Ja. Deine Mutter lässt sich doch nicht scheiden, nein? Nein, sie hat diesen Gedanken aufgegeben. Wenn Vater herauskommt, werden sie wieder zusammenleben, denke ich natürlich in New York. Das ist recht. Dein Vater ist doch immer noch, ich meine, er ist schließlich ein anständiger Mann im Grunde. Mich geht das ja nichts an. Wenn sie Lust dazu hat, dann kann sie ihn zurücknehmen. Und du? Gehst du viel aus? Du meinst, ob ich auf Peter warte? Nicht eigentlich. Ich kann nicht von dir verlangen, dass du auf ihn wartest. Aber... Aber das hast du doch gemeint, nicht wahr? Na ja. Ich warte nicht auf ihn, Käthe. Nicht? Das wäre auch lächerlich. Du glaubst doch nicht wirklich, dass er noch... Es gibt Dinge, die ihr alle nicht wisst, von denen euer Verstand nichts ahnt. Ich will dir was sagen, Anni, was du selber nicht weißt. Tief, tief in deinem Herzen hast du immer... auf ihn gewartet. Nein, Käthe. Tief in deinem Herzen, Anni. Sie müsste es doch wissen. Ach, lass dir doch von denen nicht erzählen, was du fühlst. Hör auf dein Herz. Hör nur auf dein Herz. Warum sagt dir dein Herz, dass er am Leben ist? Weil er am Leben sein muss. Ja, aber warum, Käthe? Weil gewisse Dinge einfach sein müssen. Und gewisse Dinge niemals sein können. So wie die Sonne täglich aufgehen muss, genauso, aus demselben Grunde. Weil es einen Herrgott im Himmel gibt. Sonst könnte alles geschehen. Aber Gott ist. Also können... manche Dinge eben niemals geschehen. Ich würde es bestimmt wissen, Anni. Anni, du weißt, dass ich recht habe. Nein, Käthe. Ich möchte jetzt auch etwas fragen. Was, Anni? Sprechen die Leute hier immer noch über meinen Vater? Niemand spricht mehr über ihn. Ach, vergangen und vergessen. Sagt es mir, ich will keinen von den Nachbarn sehen, wenn... Mach dir keine Sorgen darüber. Besprechen Sie immer noch den Fall? Reden Sie über dich, Keller. Das Letzte, was mir aus dieser Zeit im Gedächtnis geblieben ist, war das eine Wort Mörder. Erinnerst du dich, Käthe, wie Frau Hammond vor eurem Haus stand und das Wort hinausschrie? Die gibt's wohl noch hier. Ach, hier gibt's noch alle. Hör nicht auf Käthe. Jeden Sonnabend wird hier im Haus die ganze Nacht Poker gespielt. Die damals Mörder gerufen haben, gewinnen mir jetzt mein Geld ab. Nicht doch, Josef. Sie ist ein so feinfühliges Mädel, mache doch nichts vor. Sie haben deinen Vater nicht vergessen, Annie. Es ist eine ganz andere Sache mit Josef. Er wurde freigesprochen. Ach, das ist... Aber dein Vater sitzt immer noch im Gefängnis. Das ist auch der Grund, warum ich über dein Herkommen gar nicht so sehr entzückt war. Und ich weiß doch, wie empfindlich du bist. Und ich sage zu... Mach es so wie ich und alles wird in bester Ordnung sein. Als ich damals heimkam, bin ich nicht hier beim Hause vorgefahren, sondern schon an der Ecke aus dem Auto gestiegen. Das hättest du sehen sollen, Anni. Und du auch, Chris. War das ein Theater. Jeder wusste, dass ich an dem Tag entlassen werden sollte. Alle Fenster und Veranden waren voll besetzt. Stell dir das vor. Keiner hat geglaubt, dass ich wirklich unschuldig war. Jeder war überzeugt, dass es mir nur durch einen schlauen Trick gelungen war, mich zu entlasten. Also, ich heraus aus dem Auto und mit der größten Ruhe zu Fuß die Straße entlang. Langsam, lächelnd. Ich war für die Leute ein wildes Tier, ein Ungeheuer, das beschädigte Zylinderbestandteile an die Luftwaffe geliefert hatte und die Schuld trug an dem Absturz von 21 Flugzeugen in Australien. Ein schuldiger Mann. So bin ich damals die Straße lang gegangen. Nur, dass ich eben nicht schuldig war. Und ein gestempeltes Papier in meiner Tasche hatte, das meine Unschuld bezeugte. Und so bin ich langsam an den gaffenden Leuten vorübergegangen. Resultat? 14 Monate später hatte ich wieder eine der besten Werkstätten im Land. Und war von allen respektiert. Ich war ein größerer Mann als je zuvor. Da hast du aber Schneid bewiesen, Papa. Nur so kannst du den Leuten beikommen, Chris. Anni. Du hast einen großen Fehler begangen damit, dass du von ihr fortgezogen bist. Das wird es deinem Vater schwer machen, wenn er einmal herauskommt. Und mir hast du es auch schwer gemacht. Ja, sie spielen Poker mit mir, stimmt. Aber hinter ihren Augen sitzt immer der dreckige Gedanke, Keller, du warst der intimste Freund eines Mörders. Und deshalb sage ich dir, dass er hier in diesen Häuserblock wieder einziehen müsste. Wie könnten sie denn jemals wieder hier einziehen? Sonst ist nie ein Ende! Bevor die Leute sich nicht wieder zum Kartenspiel mit ihm hinsetzen, mit ihm reden und ihre Witze mit ihm machen. Wenn du mit deinem Mann Karten spielst, dann weißt du, er kann kein Mörder sein. Und wenn ich ihm nächstes Mal schreibe, dann werde ich ihm das alles sagen, was ich jetzt dir gesagt habe. Na, hörst du mir auch zu, Anni? Hast du denn keinen Groll gegen ihn? Anni, ich war nie der Meinung, dass man einen Menschen ans Kreuz schlagen soll. Ja, aber er war doch dein Geschäftspartner. Er hat dich doch mit hineingerissen in all diesen Schmutz. Ich habe nicht gerade eine besondere Vorliebe für ihn, das gebe ich zu, aber schließlich, man muss doch verzeihen können. Und du, Käthe, empfindest du auch so? Also wenn du nächstes Mal deinem Vater schreibst... Ich schreibe ihm nicht. Was? Ja, hier und da wirst du ihm... Nein, ich habe ihm nie geschrieben, mein Bruder auch nicht. Sag mir, wie denkst du darüber, Christian? Er hat 21 Piloten ermordet. Also wie kannst du so etwas sagen? Das sagt man nicht über einen Mann. Was sonst kann man über ihn sagen? Als sie ihn abholten, ging ich mit ihm und an jedem Besuchstag war ich dort. Ich habe Tag und Nacht geweint, bis die Nachricht von Peter kam. Da ist mir klar geworden, es ist falsch, einen solchen Mann zu bemitleiden. Vater oder nicht Vater, man kann über ihn nur einer Ansicht sein. Er hat wissentlich Bestandteile geliefert, die den Absturz von Flugzeugen verursachen konnten. Woher weißt du, dass nicht Peter eines der Opfer war? Darauf habe ich gewartet. Solange du hier bei uns bist, Anni, sag das nicht wieder. Ich kann euch nicht verstehen. Ich habe mir gedacht, ihr würdet wenigstens böse auf ihn sein. Was auch immer dein Vater verschuldet hat, es hat nichts mit Peter zu tun, nichts. Aber das können wir doch nicht wissen. Solange du hier bei uns bist, hörst du? Aber Käthe... Schlag dir das aus dem Sinn. Ja, weil nämlich... Schluss jetzt! Kein Wort mehr darüber. Er ist nicht tot. Und damit erübrigt sich jedes weitere Gerede. Kommt jetzt herein. Tee trinken. Ja, gleich. Einen Augenblick. Geh schon hinein. Also bedenke doch, Anni. Ist schon gut, Vater, reden wir nicht davon. Nein, sie muss dieses Gefühl loswerden. Anni. Also mir ist das Ganze so zuwider. Hör jetzt auf. Willst du denn, dass sie nie davon loskommt? Also hör mich an. Diese Bestandteile waren doch nur für die P-40er bestimmt. Wie kommst du nur auf solche Ideen? Du weißt doch, dass Peter niemals dieses Modell geflogen hat. Wer hat denn die P-40er geflogen? Schweine? Ach, der Mann war ein Narr. Ja, aber mach doch deshalb nicht gleich einen Mörder aus ihm. Wo bleibt denn dein gesunder Menschenverstand? Ja, siehst du denn nicht, wie sie das bedrückt? Also, du musst doch in Rechnung ziehen, Anni, wie es in so einer Werkstätte während des Krieges zugegangen ist. Das war das reinste Narrenhaus. Jede halbe Stunde hat der Major neue Zylinderbestandteile angefordert. Das Telefon, das hat uns immerzu vorwärts gepeitscht. Die Lastwagen, die haben das Material beinahe noch in heißem Zustand davongefahren. Also versuch doch, die Sache menschlich anzusehen. Das ist alles, was ich will. Plötzlich kommt da ein Schub mit einer schadhaften Stelle, einem Sprung. Sowas kommt vor. Das ist schon mal so bei einem Geschäft. Ein feiner, haardünner Sprung. Ja, was tun? Du weißt doch, dein Vater ist ein kleiner Mann, der bei jedem lauten Ton zusammenfährt. Was wird der Major dazu sagen? Die Produktion eines halben Tages zum Teufel. Also wie soll ich euch denn das nur erklären? Ihr wisst doch, was ich meine. Man muss das Menschliche in Betracht ziehen. Also, er greift zum Werkzeug und verschleift den Sprung. Das ist schlimm. Das ist unrecht, gewiss, aber ein kleiner Mann, der macht eben mal sowas. Hätte ich an dem Tag ins Geschäft gehen können, ich würde ihm gesagt haben, schmeiß das Zeug auf den Misthaufen, Herbert. Wir können es uns leisten. Aber allein hat er sich das nicht getraut. Also bestimmt wollte er kein Unglück herbeiführen. Er war überzeugt, dass mit 100% Sicherheit anzunehmen war, dass die Maschinen trotzdem durchkommen würden. Und viele von ihnen sind ja auch durchgekommen. Es war ein Irrtum. Aber es war kein Mord. So darfst du nicht von ihm denken. Verstehst du mich? Ich kann das einfach nicht mit ansehen, dass ein Mädel sich so das Herz abreißt. Josef, vergessen wir das Ganze. Anni, an dem Tag, an dem die Nachricht über Peter kam, da war dein Vater in der Nachbarzelle neben meiner. Er hat geweint, Anni. Er hat die halbe Nacht geweint. Er hätte die ganze Nacht weinen sollen. Frau Anni! Also ich kann nicht verstehen, wirst du jetzt endlich damit aufhören? Schrei nicht an, er möchte eben jeden glücklich sehen. Ja, so fühle ich nun einmal. Ja, jetzt rufe ich mal im Restaurant Anja und bestelle einen Tisch für uns, ja? Wir wollen heute mal ein richtiges Festessen machen, ne? Ja, mit Champagner. Bravo, wir wollen diesen Tag feiern. Ja, ich bin dabei. Ah, du Chris, das Mädel gefällt mir. Du, die halt dir warm, ja? Also, heute Nacht, da gehen wir nicht nüchtern ins Bett, ja? Hübsche Beine hast du, Anni. Ja, du. Also, ich gehe mal ins Restaurant anrufen, ja? Ist er nicht ein famoser Kerl? Ich kenne nur einen, der seine Eltern liebt, und der bist du. Altmodisch, nicht wahr? Nein, es ist eigentlich das Wahre. Schön ist hier, weißt du, solch eine reine Luft. Es tut dir also nicht leid, dass du hergekommen bist? Es tut mir nicht leid, nein. Aber ich werde nicht bleiben. Warum denn nicht? Erstens hat mir deine Mutter deutlich genug nahegelegt zu gehen. Ja, aber... Und dann du selbst... Ich? Seit ich hier bin, fühlst du dich unfrei. Du bist verlegen. Ich hatte vor, dich nicht zu überrumpeln. Es sollte sich alles zwischen uns nach und nach ergeben. Leider haben sie von vornherein angenommen, dass es bereits eine abgemachte Sache ist. Ich wusste, dass sie das annehmen würden. Deine Mutter jedenfalls. Woher wusstest du das? Für sie war das klar. Warum sonst sollte ich herkommen? Du hast also gewusst, dass ich dich deshalb gebeten habe zu kommen? Ja, und ich bin deshalb gekommen, glaube ich. Anni, ich hab dich lieb. Ich hab dich sehr. Ich liebe dich, Anni. Ich hab nicht viel Fantasie, weißt du? Das ist alles, was ich dir sagen kann. Ich weiß, dass ich dich verlegen mache. Es war nicht meine Absicht, es dir hier zu sagen, sondern irgendwo unter Bäumen. An einem Ort, wo wir nie vorher gewesen sind. Wo wir neue Menschen füreinander werden. Was quält dich? Was ist nicht in Ordnung? Sag es mir! Ich weiß, du hast auch das Gefühl, dass hier nicht der rechte Ort ist. Dieser Garten, dieser Stuhl da. Es liegt nicht am Ort, Chris. Ich will dich keinem wegnehmen. Ich will nur, dass du für mich da bist. Dass du von dir aus bereit bist. Chris, ich bin seit langem bereit. Er ist also für immer von uns gegangen. Du bist dessen sicher? Ich hätte vor 2 Jahren beinahe geheiratet. Warum hast du es nicht getan? Da hast du begonnen, mir zu schreiben. Schon damals hast du es verstanden. Mhm. Anni, warum hast du es mich dann nicht wissen lassen? Ich habe auf dich gewartet, Chris. Bis dahin hattest du mir nie geschrieben. Und als du dann schriebst, was hast du in deinen Briefen gesagt? Du hast ein Talent, dich sehr unbestimmt auszudrücken, weißt du? Gib mir einen Kuss, Anni. Gib mir einen... Oh, Herrgott, ich hab dich geküsst, Anni. Ich hab Anni geküsst. Oh, wie lange habe ich darauf gewartet, dich zu küssen? Ich werde es dir nie verzeihen. Warum hast du all diese Jahre verstreichen lassen? Ich konnte nur da sitzen und mich fragen, ob es nicht vielleicht ein Wahnsinn von mir war, an dich zu denken. Ach, Anni, von jetzt an wollen wir leben. Du, pass auf, wie glücklich ich dich machen werde. Aber nicht so. Warum? Ich habe dich doch geküsst. Als Peters Bruder, nicht als du selbst. Was hast du? Gehen wir woanders hin. Ich muss allein mit dir sein. Nein, was ist es, Chris? Deine Mutter? Nein, nein, nein, nicht das. Was denn? Du musst es mir sagen, sonst werden wir nie weiterkommen. So geht es nicht. Ich habe das auch in deinen Briefen gespürt. Als ob du dich schämtest. Ja, ich habe mich geschämt. Ich... Wie soll ich dir das erklären? Es kommt zu vieles zusammen. Es reicht so weit zurück. Du erinnerst dich doch, dass ich Führer einer Kompanie war. Gewiss erinnere ich mich. Ja. Ich habe sie verloren. Wie viele von ihnen? Alle. Ach. Man braucht Zeit, um darüber hinwegzukommen. Das war nicht nur einfach Mannschaft. Zum Beispiel, es hatte einige Tage geregnet. Da kam der eine zu mir und gab mir sein letztes Paar trockener Socken. Der steckte sie mir einfach in die Tasche. Ja, das ist keine große Sache, gewiss. Aber so waren diese Jungs. Die sind nicht einfach gefallen. Die haben sich füreinander geopfert. Ja, das ist so, wie ich es dir sage. Ach, wären sie nur ein wenig selbstsüchtiger gewesen, die wären alle heute noch am Leben. Und während ich so zusehen musste, wie einer nach dem anderen draufging, da ist mir etwas klar geworden. So vieles ging zugrunde, gewiss. Aber etwas Neues wurde geschaffen. Eine neue Art von Verantwortung, dass ein Mensch für den anderen einsteht. Verstehst du mich? Wenn man das allen Leuten vermitteln könnte, ein Denkmal errichten, um damit das auszudrücken, und jeder würde das fühlen. Da ist es, da steht es, dicht hinter mir. Das würde für jeden alles verändern. Ja, alles würde dann anders sein. Als ich nach Hause kam, konnte ich es gar nicht begreifen. Ich konnte es nicht glauben. Diese Sache wurde eigentlich nur so empfunden wie ein Autounfall. Als ob ich nur einfach wieder zum Vater ins Geschäft zu gehen hätte und dieses Wettrennen von Ratten beginne wieder. Ich schämte mich. Weil niemand auch nur im Geringsten geändert war. Das machte alle diese Männer, die sich geopfert haben, zu reinen Pechvögeln. Ich empfand es als ein Unrecht, am Leben zu sein. Ein Bankkonto zu haben, einen neuen Wagen, einen neuen Eisschrank. Ich meine, ein Krieg kann uns ja all diese Sachen bringen, aber wenn du den neuen Wagen fährst, dann musst du wissen, dass er der Liebe zu verdanken ist, die ein Mensch für den Nebenmenschen gefühlt hat. Und das muss auch dich zu einem etwas besseren Menschen machen. Sonst kommt man sich vor wie nach einer Plünderung. Man spürt, dass an all den schönen Sachen Blut klebt. Ich wollte nichts von dem Zeug für mich haben. Auch dich nicht. Auch du gehörtest dazu. Empfindest du immer noch so? Nein. Du sollst nicht so fühlen, du darfst es nicht. Jetzt will ich dich einfach haben, Anni. Ich muss dich haben. Denn du hast ein Recht auf alles, was du besitzt, auf alles und jedes, Chris. Verstehst du das? Ich bin glücklich, dass du so fühlst. Auch auf mich hast du ein Recht. Und das Geld, was soll daran Unrechte sein? Dein Vater hat hunderte von Maschinen erzeugt. Darauf solltest du stolz sein. Es ist doch in Ordnung, dass ein Mann für seine Leistung seinen Lohn erhält. Ach, Anni, ich werde ein Vermögen für dich machen. Was fange ich mit einem Vermögen an? Glaub mir, Anni, wir werden es schaffen. Hey, Anni, dein Bruder ist am Telefon. Mein Bruder? Ja, Georg. Ferngespräch. Was ist geschehen? Etwas Schlimmes? Ja, ich weiß es nicht. Käthe spricht mit ihm. Mach rasch. Das Gespräch mit ihr kostet sonst $5. Ich glaube, wir sollten es der Mutter noch nicht sagen. Chris, denkst du nicht auch? Ich könnte eine Auseinandersetzung mit ihr nicht ertragen. Dann warten wir lieber bis heute Abend, bis nach dem Essen. Du reg dich noch nicht auf, überlass das mir. Ihr was sagen? Geh, Anni, geh. Wir wollen heiraten, Vater. Hast du mir dazu nichts zu sagen? Es freut mich, Chris. Ich bin nur gerade jetzt... Georg ruft aus Columbus an. Aus Columbus? Hat Anni dir nicht gesagt, dass er heute seinen Vater besuchen will? Nein. Ich glaube nicht, dass sie etwas davon gewusst hat. Chris, du kennst sie doch genau, nicht wahr? Was ist das für eine Frage? Ich wundere mich nur. Alle diese Jahre hat Georg seinen Vater nicht besucht. Und plötzlich fährt er hin. Gerade an dem Tag, an dem sie hierher kommt. Und was folgerst du daraus? Ich weiß, es ist verrückt, aber ich finde es auffallend. Sie hat nichts gegen mich, oder? Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Ich rede nur so vor mich hin. Bis zum letzten Augenblick hat der Mann im Gerichtssaal mir die ganze Schuld zugeschoben. Und sie ist seine Tochter. Ob sie hergeschickt wurde, um etwas herauszukriegen? Was soll sie herauskriegen? Was liegt denn vor? Ich meine für den Fall, dass sie das Verfahren wieder eröffnen wollen, um uns auch hineinzulegen. Ach, Vater, wie kannst du so etwas von ihr denken? Na, schon gut, schon gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich will einen sauberen Anfang für dich, Chris. Ich will, dass du den Ertrag einheimst von dem, was ich für dich geschaffen habe. Mit Freude, Chris. Ohne Schande. Mit Freude. Ich will mein Bestes tun, Vater. Du musst es mir klar und bestimmt sagen, dass es auch dein Streben ist. Warum willst du denn die ausdrückliche Versicherung von mir haben? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass du dich des Geldes schämst. Dann denk das nicht. Dann ist es gutes Geld. Ehrliches Geld. Da ist nichts Unrechtes dran. Vater, das brauchst du mir doch nicht erst zu versichern. Jetzt beginnt dein eigentliches Leben, Chris. Du, wir werden Mutter heute Abend so betrunken machen, dass wir alle miteinander heiraten werden. Das wird deine Hochzeit sein, Junge, wie man noch nie eine gesehen hat. Champagner und Smokings. Ist etwas passiert, Anni? Mein Bruder kommt mit dem 7-Uhr-Zug. Er ist in Columbus. Was ist los? Ist dein Vater krank? Nein, Georg hat nicht gesagt, dass er krank ist. Ich weiß nicht, irgendein Unsinn. Du kennst doch meinen Bruder. Ach, fahren wir aus, Christian, irgendwohin. Ist gut. Wir sind bald wieder zurück, Vater. Lasst euch Zeit. Josef. Was ist los? Was will Georg? Er ist seit heute Morgen in Columbus bei seinem Vater. Er sagte, dass er Anni sofort sehen muss. Wozu? Ich weiß es nicht. Er ist jetzt ein Anwalt. Josef, Georg ist ein Anwalt. Na und? Alle diese Jahre hindurch hat er seinem Vater nicht einmal eine Postkarte geschrieben. Kein Wort, seitdem er aus dem Krieg zurück ist. Also was willst du damit sagen? Plötzlich fliegt er von New York zu ihm hin. Na und? Warum tut er das? Ich bin kein Gedankenleser. Was hat sein Vater ihm plötzlich so Wichtiges zu sagen, dass der Sohn ein Flugzeug nimmt? Also was geht das mich an, was Herbert ihm zu sagen hat? Bist du sicher, Josef, dass es dich nichts angeht? Jawohl. Ganz sicher. Nimm deinen Verstand zusammen, Josef. Der Junge ist auf dem Wege hierher. Sei klug. Hast du gehört, was ich dir sagte? Ein für alle Mal. Ich bin sicher. Gut, Josef. Ich sage nur, sei klug. Warum hast du dich noch nicht umgezogen, Mutter? Oben ist es zum Ersticken. Ich habe Traubensaft gebracht für Georg, den hat er immer gerne gemocht. Mach die doch fertig, bitte. Schläft Vater immer noch? Er hat Sorgen und wenn er Sorgen hat, schläft er. Wir sind einfache Leute, Chris, Vater und ich. Beschränkte und unwissende Menschen. Du musst uns beschützen, weißt du? Und sei doch nicht kindisch, Mutter. Ich sehe keine Gefahr weit und breit. Annis Vater hat bis zum letzten Tage der Verhandlung behauptet, im Auftrage deines Vaters gehandelt zu haben. Wenn er eine Wiederaufnahme des Verfahrens durchsetzt, ich würde es nicht überleben. Wir können das nicht nochmal durchmachen. Georg ist verrückt, Mutter. Wie kannst du ihn nur so ernst nehmen? Diese Familie hasst uns. Vielleicht sogar Anni. Nein, Mutter. Nein. Weil du alle Menschen liebst, glaubst du, sie lieben auch dich. Du weißt gar nicht, wie Menschen hassen können. Sag ihr, sie sollen mit Georg nach Hause gehen. Wegen Anni mach du dir keine Sorgen. Komm, mach dich fertig. Du ahnst nicht, wie Menschen hassen können, Chris. Die Welt in Stücke reißen würden sie aus lauter Hass. Sei ruhig, Anni kommt. Siehst du, sie ist schon fertig. Ich muss mir nur noch ein Hemd anziehen. Ist dir besser, Käthe? Was liegt daran? Es gibt Leute, die umso länger leben, je schwerer krank sie sind. Hübsch siehst du aus. Heute Abend sagen wir es ihr. Ja, unbedingt. Sei du ganz ruhig. Ich wollte, wir könnten es ihr jetzt gleich sagen. Ich halte diese Geheimnistuerei nicht aus. Meine Magennerven rebellieren. Aber das ist keine Geheimnistuerei. Wir wollen doch nur warten, bis sie in besserer Stimmung ist. Chris, glauben die Leute wirklich, dass dein Vater unschuldig ist? Was geht es uns an, was die Leute denken? Ich weiß, dass viele meinen Vater für schuldig halten. Ich nahm sogar an, dass auch du deinen Zweifel hattest. Ich habe einen solchen Verdacht niemals ausgesprochen. Keiner spricht ihn aus. Was ist denn nur plötzlich über dich gekommen? Was? Ich weiß, wie sehr du ihn liebst. Glaubst du, ich könnte ihm verzeihen, wenn er das getan hätte? Du weißt doch, Chris, wie ich dazu stehe. Ich habe mit meinem Vater jede Beziehung abgebrochen, wenn nun hier etwas nicht stimmt. Ich weiß das alles, Anni. Mein Bruder Georg kommt von meinem Vater und ich glaube nicht, dass er mir seinen Segen bringt. Du hast von Georg nichts zu fürchten. Sag mir das noch einmal, sag es. Mein Vater ist unschuldig, Anni. Ich weiß, dass er den Eindruck macht, dass er aber Angst hätte. Er war schon einmal fälschlich angeklagt. Er ist damals durch eine Hölle gegangen. Wie würdest du dich benehmen, wenn dir das noch einmal bevorstünde? Glaub mir, Anni, du kannst mit gutem Gewissen in diesem Hause sein. Verlass dich drauf. Gut. Na, immer noch Feiertag? Ja. Der reine Vergnügungspark hier. Ja. Ich dachte, du rasierst dich. Ja, gleich. Ich wache auf und es ist stockfinster. Du siehst aus, als hättest du dich schon rasiert. Habe ich aber nicht. Heute muss ich besonders tadellos sein. Das ist eine festliche Gelegenheit, Anni. Na, wie fühlst du dich als verheiratete Frau? Das weiß ich noch nicht. Dass wir keine Klagen kommen, Junge. Ich habe einen Roué zum Vater. Oh, no. Was heißt das, Roué? Ja, das ist Französisch, Vater. Nur keine Schweinereien, wenn ich bitten darf. Hast du je einen größeren Ignoramus gesehen? Jemand muss für den Lebensunterhalt sorgen. Gut gegeben, Chris. In dem Lande hier sind alle heute schon so gebildet, dass man bald keinen mehr finden wird, um den Müll wegzubringen. Bald sind keine Schafsköpfe mehr übrig, außer den Chefs. Du bist kein Schafskopf, Josef. Ich weiß. Tja, ich habe mir etwas überlegt, Anni. Es betrifft deinen Bruder Georg. Was? Ich möchte ihm gerne einen Vorschlag machen, wenn er jetzt kommt. Georg? Ja, Anni. Du sagst, er ist in keiner guten Verfassung. Warum soll er sich in New York kaputt machen, wo die Konkurrenz so groß ist und einer dem anderen die Gurgel abschneidet? Wo ich doch hier so viele Freunde habe und so gut bin mit ein paar großen Anwälten. Ich könnte etwas tun für Georg. Ich möchte ihm gerne hier eine Existenz gründen. Das ist sehr lieb von dir, Josef. Nein, Kind, das ist gar nicht lieb von mir. Versteh mich recht. Ich denke dabei nämlich in erster Linie an Chris. Sieh mal, ich stell mir das so vor. Ja, vielleicht kann ich mich nicht richtig ausdrücken, aber das ist die Idee. Ihr seid jetzt noch jung. Aber wenn ihr älter werdet, dann wollt ihr das Gefühl haben, dass ihr etwas erreicht habt im Leben. Alles, was ich erreicht habe, ist mein Sohn. Ich bin kein großes Licht, mehr habe ich eben nicht erreicht. Ich will, dass du das weißt, Anni. Was auch geschehen mag, mein Sohn ist und bleibt mein Sohn. Und nichts in der Welt kann zwischen mich und ihm kommen. Verstehst du mich? Nein, warum sagst du mir das alles? Du musst den Tatsachen ins Auge blicken. Tatsachen sind eben Tatsachen. Dein Vater hasst mich. Du weißt doch, dass er immer die Schuld auf mich geschoben hat. Dass er bis zum letzten Augenblick behauptet hat, dass ich ihn hineingelegt habe. Du weißt das. Ach, er wird alles Mögliche behaupten. Richtig, er wird, aber seien wir uns darüber einmal klar. In anderthalb Jahren, in 18 Monaten, da ist er ein freier Mann. Ja, zu wem wird er kommen? Zu seinem Kind. Zu dir, Anni. In dein Haus wird er kommen. Ein alter Mann, der nicht recht bei Vernunft ist. Das wird bei mir nichts ändern. Ja, das sagst du jetzt. Aber glaube mir, Anni, dein eigenes Blut ist dein eigenes Blut. Wenn er lange genug in dich hineinredet, wirst du schließlich auf ihn hören. Und mein Sohn wird in deinem Haus sein. Ich will verhindern, dass dieser Hass zwischen uns kommt. Ich kann dir nur sagen, das wird nie geschehen. Ach, Anni, jetzt bist du verliebt. Aber glaube mir, eine Tochter ist eine Tochter. Und ein Vater ist ein Vater. Es kann so kommen. Was ich von dir will, Anni, ist das. Dein Vater wird ja nicht mit mir sprechen, aber mit dir wird er sprechen. Und mit deinem Bruder. Ich möchte nun, dass ihr beide zu ihm geht ins Gefängnis und ihm sagt, Vater, Josef hat die Absicht, dich ins Geschäft zurückzunehmen, sobald du herauskommst. Du würdest ihn wieder als deinen Kompagnon aufnehmen? Nein, nicht als meinen Kompagnon. Nein, das nicht. Aber er kann einen guten Posten bei mir haben. Ich will, dass er das weiß, Anni. Während er noch da drinnen ist, soll er wissen, dass ein Posten auf ihn wartet, wenn er herauskommt. Das wird die Bitterkeit von ihm nehmen. Ein Mann wird versöhnlicher, wenn er weiß, dass ein Posten auf ihn wartet. Josef, du schuldest ihm nichts. Nein. Also, wenn ich ihm etwas schulde, so höchstens eine tüchtige Tracht Prügel. Dann gib sie ihm. Ich will ihn nicht im Geschäft haben, ein für allemal. Und sag du nicht solche Sachen. Die Leute werden dich falsch verstehen. Und ich kann wieder nicht verstehen, warum Anni den Mann unbedingt ans Kreuz schlagen will. Dieser Mann will. Ist ihr Vater. Wenn sie es nur einmal so empfindet. Nein! Ach Gott, was geht es dich an? Warum? Chris, ein Vater ist ein Vater. Nein. Ich gehe mich jetzt rasieren. Ich wollte dich nicht anschreien, Anni. Vergessen wir das Ganze, Josef. Gut. Sie ist ein lieber Kerl. Rasier dich, ja? Gemacht. Das ist Georg. Georg. Hallo, Georg. Hallo. Wir warten schon den ganzen Nachmittag auf dich. Wie schmutzig dein Hemd ist, Georg. Hast du kein frisches mit? Willst du einen Schluck Traubensaft? Mutter hat ihn für dich vorbereitet. Die gute alte Käthe. Hat nicht vergessen, dass ich gern Traubensaft trank. Kaum zu glauben. Was denn? Oh, dass ich wieder hier bin. Sag mal, du bist aber ein nervöser Mensch geworden. Ich habe auch was erlebt heute. Na, was bist du denn jetzt? Ein Chef? So weit habe ich es noch nicht gebracht. Was macht das Jus? Weiß ich. Solange ich im Spital war und gebüffelt habe, da sind mir die Gesetze ganz vernünftig vorgekommen. Aber jetzt, seitdem ich draußen bin, da merke ich nicht mehr viel von der Existenz der Gesetze. Die Bäume wachsen, weißt du. Das haben sie doch getan, nicht wahr? Was ist denn das da für ein Baumstumpf? Der Sturm gestern Nacht. Hm. War Petersbaum. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Du hast wohl gefürchtet, du vergisst ihn sonst, nicht? Was soll das heißen? Seit wann trägst du einen Hut, Georg? Seit heute. Tja, ich habe beschlossen, von nun an wenigstens wie ein Anwalt auszusehen. Erkennst du den Hut nicht? Den Hut? Hm. Es ist der Hut deines Vaters. Er will, dass ich ihn tragen soll. Wie geht es ihm? Oh Gott, er ist kleiner geworden. Kleiner? Ja, kleiner. Ein kleiner Mann. So klein. Ja, so geht es den Dummen, die sich ausnutzen und missbrauchen lassen. Es war sehr gut, dass ich heute bei ihm war. Sehr gut. Noch ein Jahr, du, und da wäre nichts mehr von ihm übrig geblieben als, als sein Geruch. Was ist los mit dir, Georg? Was ist nicht in Ordnung? Ach, was nicht in Ordnung ist? Zum Beispiel, es ist nicht in Ordnung, dass man Leute, die man einmal reingelegt hat, zum zweiten Male reinzulegen versucht. Was willst du damit sagen? Du bist doch nicht verheiratet, Anni, oder? Georg, bitte. Ob du schon geheiratet hast? Nein, noch nicht. So. Du wirst ihn noch nicht heiraten. Und warum werde ich ihn nicht heiraten? Weil sein Vater unsere Familie zugrunde gerichtet hat. Hör mich an, Georg. Komm, mach's kurz, Chris. Sage, sie soll mit mir kommen nach Hause. Streiten wir uns nicht lange herum. Du weißt ohnehin, was ich dir zu sagen habe. Du glaubst doch nicht, dass du die Stimme Gottes bist, oder? Ich bin... Das war schon immer dein Fehler, Georg. Du springst in die Dinge hinein wie ins Wasser. Wie kannst du mit einem Satz alles entscheiden? Bist doch jetzt erwachsen, nicht? Ja, erwachsen. Das bin ich. Ach, du gehst los wie ein Stier. Wenn du etwas vorzubringen hast, dann tu es wie ein zivilisierter Mensch. Du hast mir noch nicht mal guten Tag gesagt. Ach, willst du mich erziehen? Willst du dich wie ein Erwachsener benehmen oder nicht? Setz dich doch, mein Lieber. Warum bist du so außer dir? Was ist vorgefallen? Als ich wegfuhr, hast du mich geküsst und jetzt... Ja, seitdem da hat sich auch mein ganzes Leben von Grund aus geändert. Nach deiner Abreise, da war ich nicht imstande, weiterzuarbeiten. Ich hatte das Bedürfnis, Vater zu besuchen und ihm zu erzählen, dass du heiraten wolltest. Es schien mir unmöglich, ihm das nicht zu sagen. Er hat dich immer so lieb gehabt. Du, Anni, wir haben etwas Furchtbares getan. Etwas, für das es keine Verzeihung gibt, weißt du? Ihm nicht einmal eine Weihnachtskarte zu schicken. Du, ich habe ihn nicht ein einziges Mal gesehen, seit ich aus dem Kriege zurück bin. Anni, du weißt nicht, was wir dem Mann angetan haben. Du weißt gar nicht, was eigentlich vorgefallen ist. Doch, natürlich weiß ich. Nein, das ist nicht möglich, dass du es weißt. Du wärst sonst gar nicht hier. Vater kam an dem Tage damals wie immer zur Arbeit. Der Werkmeister, der Nachtdienst gehabt hatte, kam zu ihm und zeigte ihm die Zylinderköpfe mit dem Defekt, wie sie aus der Maschine gekommen waren. Es war etwas nicht in Ordnung mit dem Verfahren. Vater ging also ans Telefon, rief hier an und sagte Josef, er möge augenblicklich hinüberkommen. Aber der Morgen verging, ohne dass Josef sich gezeigt hätte. Vater rief noch einmal an. Inzwischen hatte er bereits 100 Bestandteile mit Defekt. Die Armee verlangte Material und Vater konnte keines liefern. Da sagte ihm Josef, er gab ihm den strikten Auftrag, aber wohlgemerkt, telefonisch, den Sprung irgendwie zu verputzen, wie es eben ging, sodass der Defekt unbemerkt blieb und dann zu liefern. Bist du jetzt fertig? Noch nicht ganz. Vater war ängstlich. Er war nicht sicher, dass diese Teile beim Fliegen auch standhalten würden. Vielleicht würde er auch von einem Armeeinspektor ertappt werden. Aber Josef sagte, es bestünde keine Gefahr für die Flugzeuge. Und er schwur ihm... Er hat es ihm am Telefon geschworen, Anni, dass er, Josef, die volle Verantwortung übernehmen wird für den Fall, dass etwas passiert. Vater bestand auf Josefs persönliche Anwesenheit. Allein könnte er so etwas nicht machen. Aber es war Josef nicht möglich zu kommen. Er war krank. Plötzlich hatte er die Grippe bekommen. Ganz plötzlich. Aber er versicherte Vater noch einmal, dass er, Josef, die volle Verantwortung übernehme. Verstehst du eigentlich, was ich dir sage? Eine Verantwortung übers Telefon, die gibt es nicht. Ein telefonisches Gespräch, das kann man immer ableugnen, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Und genau das hat er ja auch getan. Das erste Mal war es allen klar, dass er log, aber der Appellationsgerichtshof glaubte ihm diese schamlose Lüge. Und so ist Josef jetzt ein gemachter Mann und der Vater sitzt im Kittchen. Also? Was wirst du jetzt tun? Sein Brot essen? In seinem Bett schlafen? Du hast deinem Vater nicht einmal eine Weihnachtskarte geschickt. Na, was ist, Anni? Was gedenkst du zu tun? Und was gedenkst du zu tun, Georg? Er ist mir zu schlau. Ich kann ein Telefongespräch nicht unter Beweis stellen. Wie wagst du es dann, mit diesem verrückten Zeug hierher zu kommen? Georg, das Gericht hat doch... Das Gericht kannte deinen Vater nicht. Aber du kennst ihn. In deinem Herzen weißt du, dass Josef der Schuldige ist. Sprich leiser oder ich werf dich hinaus. Ich weiß das alles. Vater hat die ganze Geschichte vor Gericht erzählt und trotzdem... Ich wiederhole, Herrgott. Das Gericht hat ihn nicht gekannt, Anni. Ich möchte dich etwas fragen, Christian. Aber bitte sieh mir ins Auge, wenn du die Frage beantwortest. Ich sehe dir ins Auge. Du kennst deinen Vater. Ich kenne meinen Vater genau. ist er ein Chef, bei dem es vorgekommen sein kann, dass 121 Zylinderbestandteile repariert und verschifft werden, ohne dass er davon weiß? Ja, so ein Chef ist er. Und das soll derselbe Josef Keller sein, der nie seine Werkstätte verlassen hat, ohne dass er von Raum zu Raum gegangen wäre und nachgeschaut hätte, ob jede Lampe ausgeschaltet war? Derselbe Josef Keller. Derselbe Mann, der genau wusste, wie viele Minuten am Tage jeder einzelne Arbeiter auf der Toilette zugebracht hat? Derselbe Mann. Und mein Vater, dieser Hasenfuß, der sich kein Hemd kaufen konnte, ohne jemanden dabei zu haben. Dieser Mann hätte so etwas auf eigene Faust getan. Jawohl, auf eigene Faust. Gerade weil er so ein Hasenfuß ist, schaut es ihm auch ähnlich, dass er einem anderen die Schuld zuschiebt. Ja, das ist einfach. Weil er nämlich nicht Manns genug ist, sie selbst zu tragen. Genau das würde er tun. Hat sie ja im Gerichtssaal versucht. Dort ist es ihm nicht gelungen. Aber bei einem Narren, wie du einer bist, da dringt er damit durch. Chris, du belügst dich selbst. Das darfst du nicht sagen. Georg, erklär mir eins, was ist geschehen? All diese Jahre hindurch hast du den Befund des Gerichts akzeptiert. Warum jetzt nicht mehr? Warum ist er dir all diese Jahre hindurch annehmbar erschienen? Ich habe keinen Grund gehabt, ihn zu bezweifeln. Und dann, ja Gott, dann glaubte ich, dass du davon überzeugt warst. Das fiel auch ins Gewicht, weißt du. Aber heute habe ich es aus seinem Munde gehört. Du, das ist etwas ganz anderes als aus Gerichtsakten. Jeder Mensch, der ihn kennt und der zugleich deinen Vater kennt, wird es glauben, wenn er es aus seinem Munde hört. Dein Vater hat ihn ganz einfach reingelegt. Er hat uns alles genommen, was wir besaßen. Dagegen kann ich nichts machen. Aber das eine, das kann ich durchsetzen. Sie wird er nicht kriegen. Dieses eine Objekt werde ich in Sicherheit vor ihm bringen. Komm, Anni, komm. Hol deine Sachen. Jedes Stück, das diesen Leuten hier gehört, das ist mit Blut besudelt. Komm, damit kann ein Mädchen wie du nicht leben. Anni, du glaubst ihm doch nicht. Du weißt, dass es nicht die Wahrheit ist, Chris. Du weißt es. Was kann er dir darauf antworten? Es ist sein Vater. Hör auf, bitte! Er weiß, Anni. Die Stimme Gottes! Ich kann volle Klarheit schaffen, ein für allemal. Willst du das? Oder fürchtest du dich vor der Klarheit? Wie zum Beispiel? Was willst du tun? Hinaufgehen und mit deinem Vater sprechen. Einverstanden? In 10 Minuten bringe ich dir die Antwort auf alle Fragen. Oder hast du Angst, die Antwort zu hören? Ich fürchte die Antwort nicht. Ich kenne die Antwort. Aber meine Mutter ist nicht wohl. Ich will jetzt keinen Streit hier. Das ist das Einzige, was dabei herauskommen kann. Ein Streit zwischen dir und meinem Vater. Bitte komm, lass mich zu ihm hinaufgehen. Du wirst jetzt hier keinen Streit provozieren, sag ich dir. Na, Anni, was willst du noch mehr? Genügt dir das immer noch nicht? Es kommt jemand. Du wirst jetzt kein Wort davon sagen, Georg. Nicht jetzt, Georg. Du wirst bald die Gelegenheit haben. Ich hol dir ein Taxi. Du kommst mit mir. Ich bitte dich, überlass das mir und erwähne nichts von der Heirat. Wir haben ja noch nichts davon gesagt. Verstehst du? Tu's nicht. Georg, nicht jetzt. Käthe kommt. Georg. Ach, Georg. Hallo, Käthe. Georg, mein Lieber. Sie haben einen alten Mann aus dir gemacht. Du bist ja grau. Ja, ich weiß, ich bin nicht mehr so jung, wie ich war, als ich... Weißt du noch, was ich dir immer gesagt habe, als du fortgingst? Sei nur nicht so hinter Orden und Auszeichnungen her. War ich auch nicht, die waren hinter mir her. Ach du, ihr seid einer wie der andere. Also Anni, ich bitte dich, sieh ihn dir doch an. Wie hast du mir sagen können, dass es ihm gut geht? Das sieht doch aus wie ein Gespenst. Nein, ich bin in Ordnung. Doch weißt du, mir wird übel, wenn ich dich nur ansehe. Ich verstehe deine Mutter nicht. Nur gibt sie dir denn nicht genug zu essen? Er hat eben keinen Appetit. Oh, wenn ich ihn füttern würde, hier, in meinem Hause, da hätte er schon Appetit. Nein, wahrhaftig in Gottes, bricht mir das Herz, wenn ich denke, was euch Kindern angetan wurde. Wie haben wir gearbeitet und was haben wir alles geplant für euch? Na, und am Ende werdet ihr auch nicht weiterkommen als wir. Du hast dich nicht verändert, Käthe. Du bist ganz die Alte geblieben. Keiner von uns hat sich verändert, Georg. Wir haben dich alle lieb. Anni, warum hast du ihm nicht ein Glas Traubensaft angeboten? Hab ich getan. Hast du, so. Nur gib's ihm doch. Komm her, Georg. Komm, setz dich jetzt her und trink, mein Lieber. Und benimm dich wie ein Mensch. Ich bin schon hungrig. Na, also. Sie könnte aus Mahatma Gandhi einen Schwergewichtsmeister machen. Ach, zum Teufel mit dem Restaurant, Kinder. Chris, ich habe noch einen Schinken im Eisschrank und Erdbeeren und Avocados. Eine herrliche Idee, ich helfe dir. Na, wunderbar. Du, unser Zug geht um 8.30 Uhr, Anni, vergiss das nicht, ja? Wieso? Du fährst fort, Anni? Nein, Mutter, sie fährt nicht. Du bist doch kaum erst angekommen. Gönn dir doch etwas Ruhe, bis du wieder vertraut bist mit allem. Richtig. Du kennst uns ja gar nicht mehr. Na, wenn Sie nicht bleiben können, Chris, dann nötige Sie doch nicht. Es handelt sich nicht nur um Georg. Er hat die Absicht... Erlauben mal, Chris. Wenn du gehen willst, bringe ich dich zur Station. Bleibst du aber hier, dann ohne einen Streit zu provozieren. Aber mit wem sollte er sich denn streiten? Georg und wir haben doch keinen Streit miteinander. Wie könnten wir uns denn streiten? Wir sind doch alle von dem gleichen Blitz getroffen worden. Ach, voll großer Prinzipien wart ihr ja drei. Bahnbrecher wolltet ihr sein. Kreuzritter. Ja, und was habe ich jetzt davon? Einen Baumstumpf. Und den da, den Chris. Aber wenn schlechtes Wetter kommt, kann er nicht auf seinen Füßen stehen. Sei auf deinen Vorteil bedacht, Georg. Wie Josef gesagt hat, zieh wieder hier ein. Er wird dir helfen, dir eine Position zu schaffen. Und ich werde ein Mädchen für dich finden, ja? Na, nur zeig endlich mal, dass du noch lachen kannst. Josef hat das gesagt? Ja. Er will mich hier haben? Ja, du, ich soll dir das von ihm ausrichten. Und ich glaube, es ist eine ausgezeichnete Idee. Nur zweifellos. Warum musst du so tun, als ob du uns hasstest? Gehört das zu deinen Prinzipien, ja? Dass du uns hassen musst? In deinem Herzen, da lebt kein Hass auf uns, Georg. Ich kenne dich doch. Mir kannst du nichts vormachen. Ich habe ja deine Windeln gewechselt. Anni, erinnerst du dich noch an die Tochter von Herrn Marcy? Ja, sie hat dich schon versorgt, Georg. Nein, Georg, schau dir das Mädel mal an. Du wirst meiner Meinung sein. Sie ist das Schönste. Du, die hat Warzen, Georg. Das ist gar nicht wahr. Sie hat keine Warzen. Du Gott, ja, ein ganz winziges Muttermal am Kinn. Ja, und zwei auf der Nase. Ach, schweig doch, du. Nein, im Ernst, Georg, erinnerst du dich nicht? Ihr Vater war doch der pensionierte Polizeiinspektor. Oh, Unteroffizier war er, Georg. Sieht aus wie ein Gorilla. Das ist gar nicht wahr. Das ist ein sehr gutartiger Mann. Bitte, er hat noch nie einen niedergeknallt. Hallo, Georg. Hallo. Sieh mal an, wer da ist. Georg, mein Junge. So eine Freude, dich wiederzusehen. Wie geht es immer, Josef? So, man wird alt. Bist du gekommen, um den Abend mit uns zu verbringen? Nein, ich muss heute Abend noch zurück nach New York. Ich telefoniere nach einem Taxi. Ja. Och, schade, dass du nicht bleiben kannst. Es sieht gut aus, was? Gut? Elend sieht er aus. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Du siehst elend aus, Georg. Ja. Ja, also ich habe die Hosen an, aber sie verhaut mich mit den Hosenträgern. Auf dem Wege hier, da habe ich deine Fabrik gesehen. Donnerwetter, das ist ja wie General Motors. Puh, ja, ich wollte, es wäre General Motors, ist es aber nicht, Georg. Tja, ich höre, du hast also doch deinen Vater besucht. Ja, heute Morgen. Sag mal, Josef, was erzeugst du jetzt hier? Oh, von allem etwas. Hm. Waschmaschinen am laufenden Band, elektrische Kochherde und so. Wie hast du deinen Vater vorgefunden? Ist er gesund? Oh Gott, er ist in keinem guten Zustand. Hat doch nicht wieder mit dem Herzen zu tun. Naja, alles zusammen, weißt du, das sitzt doch ziemlich tief in seiner Seele. Ja. Ah ja, so geht es in der Welt zu, Georg. Ein kleiner Mann begeht einen Irrtum und sie hängen ihn bei den Daumen auf. Die großen Verbrecher, die werden zu Gesandten ernannt. Ach, ich wollte, du hättest mir vorher gesagt, dass du deinen Vater aufsuchen willst. Ich wusste gar nicht, dass du dich dafür interessierst. Na, freilich interessiert mich das. Bis zu einem gewissen Grade natürlich. Ja. Weißt du, ich möchte ihn nämlich wissen lassen, Georg, dass er von mir aus, wenn er will, einen Posten bei mir haben kann. Ich möchte, dass er das weiß. Josef, er hasst dich von Grund seiner Seele. Weißt du das nicht? Ja, ich habe mir so etwas gedacht. Aber das könnte sich doch geändert haben, nicht? Ja, so war doch Herbert gar nicht. Nein, so war er nicht, aber jetzt ist er so. Wenn er könnte, würde er jeden Mann, der im Krieg Geld gemacht hat, glattweg an die Wand stellen. Da würde er aber viele Kugeln brauchen. Besser, dass er nicht über eine einzige verfügt. Es ist traurig, das zu hören. Jetzt sag mir mal, um Gottes Willen, wie hast du denn gedacht, dass er zu dir steht? Etwas kann traurig sein, auch wenn es zu erwarten war. Ich habe es erwartet, weil ich deinen Vater kenne. Und es macht mich traurig zu hören, dass er sich nicht geändert hat. Solange ich ihn kenne, und das sind jetzt 25 Jahre, hat dieser Charakterzug an ihm mir Kummer gemacht. Der Mann hat nie einen Tadel einstecken können. Das hat er also auch jetzt noch nicht gelernt. Du weißt doch, Georg. Naja, das heißt, du gibst doch zu, Georg, dass du es weißt. Naja, du tust so, als hättest du es vergessen. Wie damals im Jahre 37, als er die Werkstätte in der Flutstraße hatte. Damals hätte er uns beinahe in die Luft gesprengt, weil er den Heizofen 2 Tage ohne Wasser brennen ließ. Aber er wollte es um keinen Preis zugeben, dass es seine Schuld war. Du erinnerst dich doch. Herrgott, aber ich doch jetzt erwähne das nur, Georg. Es ist nur eine von den vielen Sachen. Ja. Oder als er Frank das Geld gab, damit er es in Ölaktien anlegte. Ja, ich weiß auch das. Ja, aber man trotzdem, tut gut daran, sich an diese Dinge zu erinnern. Kind, wie hat er denn dem Frank damals geflucht, als dann die Aktien fielen? Ja, war das Franks Schuld? Wenn man ihm so zuhörte, war Frank ein Schwindler. Und dabei hatte er ihm nur einen schlechten Tipp gegeben. Ich weiß alle diese Dinge, aber du musst dann doch jetzt... Dann erinnere dich auch an sie. Kind, erinnere dich nur. Es gibt Menschen, die eher jeden hängen sehen könnten, als dass sie die Schuld auf sich nehmen würden. Das Taxi wird bald da sein. Willst du dich nicht waschen? Da. Wieso? Muss er denn schon gehen? Ach, nimm doch den 12 Uhr Zucker. Ja, warum nicht? Ist zu Abend mit uns, ja? Siehst du, tust doch. Wir essen am See und das wäre doch so hübsch. Na? Gut. Einverstanden. Das ist recht. Schön. Ach, Kinder, ich habe mich nie irgendwo daheim gefühlt, außer hier. Das ist dein Gefühl. Käthe, du siehst so jung aus, weißt du. Na, du hast dich nicht im geringsten verändert. Ach, nicht verändert. Nein, überhaupt nicht. Alles wie früher. Hey, wie gut das tut. Ja, auch du, Josef, du bist ganz der Alte geblieben. So voll Kraft. Die ganze Atmosphäre hier ist... Habe auch nie Zeit gehabt zum Kranksein. Du, er ist nicht einen einzigen Tag krank gewesen. Nie ausgespannt, hat ihm nie was gefehlt in diesen 15 Jahren. Das ist... Ausgenommen die Grippe während des Krieges. Oh, was denn? Na, Grippe? Der Anfall von Grippe damals. Du weißt doch. Ja, natürlich. Abgesehen von dieser Grippe. Herrgott, die hatte ich jetzt total vergessen, Georg. Er ist eben so selten krank gewesen, dass ich das einmal übersehen habe. Ja, damals hat er ja diese Lungenentzündung gehabt und konnte das Bett nicht verlassen. Nur das wissen wir doch alle. Warum hast du denn gesagt, dass er niemals... Ich weiß, wie nahe dir diese Sache geht, mein Junge, aber ich konnte damals wirklich nicht anders, beim besten Willen nicht. Ich kann es mir ja selbst nicht verzeihen, denn wäre es mir möglich gewesen, an diesem Tag ins Geschäft zu gehen, ich hätte deinem Vater sicher nicht erlaubt, an den Maschinenbestandteilen herumzumanipulieren. Sie hat gesagt, dass du nie krank gewesen bist. Nein, ich habe gesagt, er war krank. Hast du sie nicht eben sagen gehört, Anni? Gott, erinnerst du dich an jede Krankheit in deinem Leben, ja? An eine Lungenentzündung würde ich mich erinnern. Georg, sei schon doch. Gar, wenn an dem Tage mein Kompagnon defekte Zylinderbestandteile zu verarzten hatte. Kinder, nun sagt mir jetzt mal, was ist an dem Tag vorgegangen? Josef! Da kommt Frank. Hast du Georg schon gesehen, Frank? Oh, Georg, ich freue mich also. Hallo. Du musst entschuldigen, aber ich habe etwas Wichtiges hier für Käthe. Ich habe soeben Peters Horoskop fertiggestellt. Oh, das wird dich interessieren, Georg. Es ist wirklich wunderbar, wie Frank in diesen Dingen Bescheid weiß. Also, sag, was hast du da herausgefunden? Peter lebt. Seht doch selbst hier die Milchstraße. Willst du nicht aufhören, ihr mit diesem Unsinn den Kopf zu verdrehen? Ist es so unsinnig anzunehmen, dass höhere Mächte unser Schicksal regieren? Hört mich erst an. Vielleicht werdet ihr dann eure Ansicht über so manches ändern. Ja, euch beide meine ich. Anni und Chris. Du verstehst, Anni, was sie damit sagen will. Was will sie damit sagen? Was meinst du damit, Mutter? Ich meine, Frank kann doch recht haben. Hör sofort auf mit dem Unfug. Ich habe die Konstellation seiner Sterne während seines ganzen Lebens studiert. Ich will mich nicht herumstreiten mit dir, Chris. Ich teile dir ganz einfach mit, was ich herausgefunden habe. Peter wurde am 9. Februar als vermisst gemeldet. Nun war aber der 9. Februar ein günstiger Tag für ihn. Na, ihr könnt darüber lachen, wenn ihr wollt. Ich weiß, dass manche heute über solche Dinge lachen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann an seinem Glückstage nicht stirbt, ist 1.000.000 zu 1. Das ist allgemein bekannt, Chris. Dein Bruder ist in diesem Augenblick am Leben. Irgendwo in der Welt. Ja, warum soll das nicht möglich sein? Chris, hütet euch, ihr beide, dass ihr nicht etwas Furchtbares anrichtet. Das ist das Taxi für euch. Willst du ihm nicht sagen, Frank, dass er warten soll, ja? Ich spreche später noch mit dir. Gerne, Käthe. Meine teure Schwester. Käthe hat dir gesagt, dass du gehen sollst. Na, worauf wartest du noch? Josef ist niemals krank gewesen. Das habe ich nicht gesagt. Er hat ganz einfach deinem Vater den Auftrag gegeben, so und so viele Piloten umzubringen. und sich selbst ein Alibi im Bett verschafft. Na, wie kommt er darauf? Oh Gott, ich habe für einen Moment vergessen, dass dein Vater... Geh du, Georg, ich muss Christian allein sprechen. Aber sie hat dir doch gesagt, du sollst gehen. Ich kann nicht gehen. Anni. Nein, Christian ist der Einzige, der mir das sagen kann, Georg. Dein Koffer ist gepackt, Anni. Du brauchst ihn nur abzuschließen. Ich schließe nichts ab. Er hat mich eingeladen und ich bleibe, bis er mir sagt, ich soll gehen. Georg, komm ins Haus, ich muss mit dir sprechen. Gut, Anni. Ihren Koffer hast du gepackt, du hast es gewagt. Sie gehört nicht hierher. Dann gehöre auch ich nicht hierher. Sie ist Peters Braut, Peters Mädel ist und ich sie. Bin Peters Bruder. Er ist tot, ich heirate sein Mädel. Das wird nie geschehen, niemals. Hast du den Verstand verloren? Du hast nichts zu sagen. Ich habe eine ganze Menge zu sagen. 3,5 Jahre redest du daher wie eine Irrsinnige und da soll ich... Hast du zu sagen? Jetzt spreche ich. Er kommt zurück. Er ist auf dem Wege nach Hause. Ein Boot bringt ihn oder ein Flugzeug. Durch dieses Tor kommt er herein. Er tritt ein und sagt guten Tag. Und dann werden wir hier eine Hochzeit haben, mein Lieber. Er ruft Anni zurück und sie wird kommen. Mein Junge ist auf dem Wege, auf seinem langen Wege heim. Und wir alle haben auf ihn zu warten. Aber Mutter, Mutter! Warte auf ihn. Warte. Wie lange noch? Bis er kommt. Und wenn wir für immer warten müssten. Bis er da ist, lieber. Er ist nicht eher tot, als bis wir alle in der Erde sind, als bis wir alle tot sind. Mutter, ich tu es doch. Christ, ich habe dir noch nie in meinem Leben Nein gesagt. Jetzt sage ich Nein. Sonst wirst du nie zugeben, dass er von uns gegangen ist. Ich lasse ihn nicht von uns gehen und du lässt ihn auch nicht von uns gehen. Für mich ist er schon lange gegangen. Dann schicke deinen Vater nach. Sie ist nicht bei Verstand. Dann heiß auch deinen Vater gehen. Kannst du das? Wenn nicht, dann muss Peter am Leben sein. Gott tut so etwas nicht. Der Junge lebt. Begreifst du jetzt endlich? Solange du lebst, Josef, lebt der Junge auch. Hast du mich jetzt verstanden? Sie ist nicht bei Sinnen. Siehst du das nicht? Also, du hast es getan? Er hat nie eine P-40er geflogen. Er nicht, aber die anderen doch. Sie ist ja verrückt. Chris. Vater, hast du es getan? Er flog keine P-40er. Was ist nur los mit dir? Aber getan hast du es. Und die anderen sind daran kaputt gegangen. Was hörst du nur? Zum Teufel, so sei doch vernünftig. Wie konntest du so etwas tun? Was ist dir? Was hast du denn? Was... Vater, du hast 21 Männer getötet. Wieso getötet? Getötet hast du sie ermordet. Kann ich jemanden töten? Chris? Nein, Vater. Ich habe keinen umgebracht. Du erklär's mir. Was hast du also getan? Erklär es mir, du! Ich reiß dich in Stücke! Erklär mir, was du getan hast! Was hast du getan? Also komm doch zur Besinnung, Chris! Chris! Ich will wissen, was du getan hast! Ich muss es wissen! Also? Was? Du hattest 121 schadhafte Maschinenteile. Was hast du also getan? Willst du mich ungehört verdammen? So überlege doch. Ich warte auf deine Antwort, Gott im Himmel, antworte! Du bist ein Kind! Was konnte ich denn tun? Ich bin ein Mann, ein Geschäftsmann. Ich hatte ein Geschäft! Verstehst du? 121 Defekte. Und man hat sein Geschäft nicht mehr. 40 Jahre stecken in so einem Geschäft und sie erledigen dich in 5 Minuten. Was sollte ich denn tun? Zulassen, dass sie mir die 40 Jahre, dass sie mir mein Leben nehmen? Ich habe nicht geglaubt, dass sie die Maschinenteile auch wirklich verwenden werden. Ich schwöre es bei Gott, ich dachte, sie werden sie ausscheiden, bevor es noch zu einem Flug kommt. Warum hast du dann geliefert? Ich rechnete damit, dass, bevor sie es noch herausfinden, mein Verfahren wieder funktionieren wird. Dann hätte ich ihnen klar gemacht, dass sie mich brauchen. Und sie hätten darüber hinweggesehen. Aber Wochen vergingen, ohne dass eine Beschwerde einlief. Ich war im Begriff, sie selbst aufmerksam zu machen. Warum hast du es nicht getan? Es war zu spät. Plötzlich stand es in allen Zeitungen, auf der ersten Seite, in Riesenlettern. 21 Flugzeuge abgestürzt. Es war zu spät. Sie holten mich aus dem Geschäft ab. Mit Handschellen. Was konnte ich da noch machen? Chris, ich habe es doch für dich getan. Für dich habe ich dieses Risiko auf mich genommen. Ich bin 61 Jahre alt. Ich hätte keine Chance mehr gehabt, etwas für dich zu tun. Mit 61 Jahren wird deinem Mann keine Chance mehr geboten. Du hast als sicher angenommen, dass die Maschinen einen Flug nicht überstehen würden. Das habe ich nicht gesagt. Du wolltest doch ausdrücklich warnen. Aber das heißt doch nicht... Das heißt, du wusstest, sie würden abstürzen. Das habe ich nicht angenommen. Aber du hieltest es für wahrscheinlich. Ja, ich hielt es für möglich. Ich fürchtete es. Vielleicht. Du fürchtetest. Vielleicht würden sie abstürzen. Gott im Himmel. Was für eine Art Mensch bist du? Das Leben der jungen Leute da oben in der Luft hing von diesen Maschinen ab, das hast du gewusst? Für dich habe ich es getan, für dein Geschäft! Für mich? Wo lebst du, wo kommst du her, für mich? Ich stand jeden Tag dem Tod gegenüber. Du brachtest mir meine Mannschaft um. Für mich hast du es getan. Zum Teufel, was stellst du dir vor, woran ich gedacht habe in dieser Zeit? An das verdammte Geschäft! Ist das alles, woran du denken kannst? Lebst du nicht auf der Erde? Was für eine Kreatur bist du? Nicht einmal ein Tier, kein Tier tötet seinesgleichen. Was bist du also? Was soll ich mit dir machen? Ich müsste dir die Zunge aus dem Mund reißen. Was tue ich nur? Was? Was tue ich nur mit dir? Lieber Gott, was soll ich tun? Chris. Mein Chris. Du kannst nicht die ganze Nacht hier sitzen, Käthe. Warum gehst du nicht ins Bett? Ich warte auf Chris. Aber es ist fast 2 Uhr früh. Und dann ist es eben 2 Uhr früh. Ich kann ja doch nicht schlafen. Käthe, was tut Annie da oben im Zimmer? Sie kommt nicht aus dem Zimmer heraus. Wie soll ich wissen, was sie tut? Hör auf, dich wie ein Verrückter zu benehmen. Du willst doch weiterleben, nicht wahr? Du solltest dir überlegen, wie. Sie weiß doch nichts. Oder weiß sie? Sie hat Chris fortlaufen sehen. Das eine kommt zum anderen. Es ist doch nicht schwer für sie, sich das zusammenzureimen. Josef, ich habe es mir überlegt. Wenn Christian zurückkommt... Er kommt zurück. Was meinst du, wenn... Er kommt zurück. Und was tue ich dann? Ich denke, dann setzt du dich mit ihm zusammen und erklärst ihm, was in dir vorgeht. Was in mir vorgeht? Ich meine, du sagst ihm klar heraus, dass du weißt, was für eine schreckliche Sache du begangen hast. Ich glaube, wenn er sieht, dass du begreifst, was du getan hast, verstehst du? Was soll ich damit erreichen? Ich meine, du musst ihm sagen... dass du bereit bist, den Preis für deine Handlung zu zahlen. Was für einen Preis kann ich zahlen? Sag ihm, du bist bereit, ins Gefängnis zu gehen. Was? Dass ich bereit bin? Ja, du würdest ja nicht gehen. Das wird er ja nie von dir verlangen. Aber wenn du ihm sagst, dass du willens bist, es zu tun, verstehst du, wenn er fühlt, dass du büßen willst, dann wird er dir vielleicht verzeihen. Er wird mir verzeihen? Was wird er? Josef, du weißt ganz genau, was ich meine. Ich weiß absolut nicht, was du meinst. Du wolltest doch Geld haben. Also habe ich Geld gemacht. Ich könnte allein von 25 Cent am Tage leben. Aber ich habe eine Familie. Und daher musste ich... Josef, dass du es für deine Familie getan hast, das ist doch keine Entschuldigung. Es muss eine Entschuldigung sein. Es gibt für ihn größere Dinge als die Familie. Nichts ist größer. Für ihn, ja. Es gibt nichts, was er tun könnte, das ich ihm nicht verzeihen würde. Weil er mein Sohn ist. Weil ich sein Vater bin. Und er mein Sohn ist. Ich sage dir, Josef... Nichts ist größer als das. Und das wirst du ihm sagen, hörst du? Ich bin sein Vater. Und er ist mein Sohn. Und wenn es etwas gibt, das größer ist als das, dann schieße ich mir eine Kugel in den Kopf. Na, damit komme ich nicht. Du hast gehört, was ich gesagt habe? Jetzt weißt du, was du ihm zu sagen hast. Aber er würde mich nicht einstecken lassen. Das würde er nicht tun. Oder würde er das doch tun? Er hat dich geliebt, Josef. Du hast ihm das Herz gebrochen. Mich ins Zuchthaus bringen? Dazu wäre er imstande. Bitte, Josef, beruhige dich jetzt. Anni kommt. Warum geht ihr nicht zu Bett? Ich rufe euch, wenn er kommt. Du hast kein Abendbrot gegessen. Richt dir doch etwas, Käthe. Ja. Sofort. Danke, nicht nötig, Käthe. Ich will nichts. Ich werde nichts unternehmen. Ist sie nicht ein lieber Mensch? Siehst du, auf sie kann man sich... Ich werde in Josefs Angelegenheiten nichts unternehmen. Aber du musst etwas für mich tun, Käthe. Ja? Du hast Christians Beziehungen zu mir erschüttert. Du hast Gewissensskrupel in ihm erregt, deren er nicht Herr werden kann. Ob es deine Absicht war oder nicht, du hast ihm vor meinen Augen jede Kraft genommen. Ich verlange nun von dir, dass du ihm sagst, dass Peter tot ist und dass du es weißt. Verstehst du mich? Ich gehe nicht allein von hier fort. Das wäre kein Leben mehr für mich. Du musst ihm seine innere Freiheit wiedergeben. Dafür verspreche ich dir, dass diese Sache beigelegt wird. Wir gehen fort und alles ist erledigt. Käthe, du musst tun, was sie von dir will. Du musst es ihm sagen. Ich weiß, was ich damit von dir verlange, Käthe. Du hast 2 Söhne gehabt, jetzt hast du nur noch einen. Du musst es ihm sagen, Käthe. Und du musst es ihm so sagen, dass er glaubt, es ist deine Überzeugung. Aber meine Liebe, wenn der Junge tot wäre, dann würde Chris nicht meine Versicherung brauchen, um es zu glauben. Er wüsste es von selbst. In der Nacht, in der er dich zu seiner Frau macht, wird sein Herz erstarren, denn er weiß, dass du weißt. Bis zu seinem letzten Tage wird er auf seinen Bruder warten. Nein, meine Liebe, das nicht. Du gehst heute Morgen noch. Und du gehst allein. Das ist das Leben, das dir bestimmt ist. Das ist ein einsames Leben. Peter ist tot, Käthe. Sprich nicht mehr zu mir. Er ist abgestürzt an der chinesischen Küste am 9. Februar. Sein Motor hat nicht versagt, aber er ist gestorben, ich weiß es. Wie? Wie ist er gestorben? Wie? Wie ist er gestorben? Du lügst. Wenn du es sicher wüsstest, dann könntest du mir auch sagen, wie er gestorben ist. Ich habe ihn geliebt. Du weißt, dass ich ihn geliebt habe. Würde ich je an einen anderen Mann gedacht haben, wenn ich es nicht sicher wüsste. Das muss dir genügen. Was muss mir genügen? Was redest du denn da? Josef, ich bitte dich, geh ins Haus hinein. Warum soll ich? Geh, lieber. Geh, geh. Gut. Ich lege mich hin, ich bin todmüde. Lass mich wissen, wenn er kommt. So, Anni, jetzt rede. Ich muss vorher etwas klarstellen. Als ich kam, hatte ich keine Ahnung davon, dass Josef... Ich hatte nichts gegen ihn und nichts gegen dich. Ich bin gekommen, um mich zu verheiraten. Ich habe diesen Brief hier also nicht mitgebracht, um dir Kummer zu bereiten. Meine Absicht war, ihn dir nur zu zeigen, wenn es keine andere Möglichkeit gab, dir über Peter Gewissheit zu verschaffen. Was hast du da? Er schrieb mir einen Brief, bevor er... Peter? Ich will dir nicht wehtun, Kate. Du zwingst mich dazu. Vergiss das nicht. Denke daran. Ich will den Brief lesen. Hier. Meine geliebte Annie... Es ist mir nicht möglich. Ich bin so einsam gewesen, Käthe. Worte zu finden. Ich kann nicht länger allein leben. Du hast mich gezwungen, den Brief zu zeigen. Du wolltest mir nicht glauben. Ich habe es dir hunderte Male versichert. Warum hast du mir nicht geglaubt? Mein Gott. Käthe, gute liebe Käthe. Gott im Himmel, mein Gott. Käthe, es tut mir ja so leid. Das ist sicher Christian. Gib mir den Brief zurück. Was geht hier vor? Warum weint Mutter so? Nichts, Liebling. Wo warst du? Du siehst elend aus. Ganz erschöpft. Wo warst du? Ich bin ein wenig rumgefahren. Ich glaubte, du wirst schon fort sein. Wohin kann ich denn gehen? Ich wüsste nicht, wohin. Wo ist Vater? Oben. Er hat sich hingelegt. Ich werde euch beiden sagen, was noch zu sagen ist. Oh, Chris, wie du aussiehst. Oh, deine Hand. Du hast deine Uhr eingeschlagen. Ja, Steuer. Ich habe einen kleinen Unfall gehabt, das ist nichts Besonderes. Schutzblech ist leicht beschädigt. Ich habe nicht aufgepasst. Mutter, ich gehe fort. Das ist mein fester Entschluss. Ich weiß, was du denkst, Annie. Hast recht, ich bin ein Feigling. Man hat mich in diesem Hause dazu gemacht. Ich habe meinen Vater in Verdacht gehabt und ich habe es dabei bewenden lassen. Hätte ich, als ich vom Krieg heimkam, gewusst, was ich jetzt weiß, der stünde längst vor dem Untersuchungsrichter. Ich hätte ihn selbst dahin gebracht. Wenn ich ihn jetzt ansehe, kann ich nur weinen. Das ist alles, was ich noch kann. Was sonst könntest du tun? Ihn einsperren lassen. Ich sage es dir unter Tränen, ich müsste ihn ins Zuchthaus bringen, wenn ich noch ein richtiger Mensch wäre. Ich bin jetzt wie jeder andere auch. Praktisch. Vernünftig. Ihr habt mich zu einem vernünftigen Menschen gemacht. Aber das muss doch jeder sein. Praktisch. Nur die Toten, die waren nicht praktisch. Jetzt bin ich auch ein praktischer Mensch. Mir graust vor mir selbst. Ich gehe fort, und zwar gehe ich jetzt. Ich gehe mit dir. Nein, Annie, das kann nicht mehr sein. Ich verlange nicht, dass du etwas gegen deinen Vater tust. Ich schwöre, dass ich es nie von dir verlangen werde. Doch, du verlangst es. In deinem Herzen wirst du es immer verlangen. Nimm mich mit. Niemand würde dich verstehen, wenn du deinen eigenen Vater... Ein paar Leute vielleicht. In irgendeinem Spital. Die würden mich verstehen. Dann tu, was du zu tun hast. Was habe ich zu tun? Was kann ich tun? Ich habe es mir heute Nacht hin und her überlegt, nach einem Grund gesucht, warum ich ihm dieses Leiden auferlegen soll. Es gibt Gründe. Welche? Nennen Sie mir! Wenn ich ihn hinter Schloss und Riegel setze, wecke ich damit die Toten wieder auf? Wozu sonst sollte ich es tun? Die Welt ist so gebaut. Warum soll ich ihn dafür haftbar machen? Hat das einen Sinn? Das hier ist ein zoologischer Garten. Ein Zoo ist das. Warum stehst du da und sagst kein Wort, Käthe? Du weißt, was er zu tun hat. Sag es ihm. Lass ihn fortgehen. Ich lass ihn nicht sofort gehen. Sag es ihm. Annie. Dann werde ich es ihm sagen. Vater kommt. Chris, da bist du ja. Zum Teufel, was ist nur los mit dir, Christian? Ich möchte mit dir reden. Ich habe dir nichts zu sagen. Aber ich will mit dir reden. Tu das nicht, Vater. Ich müsste mich an dir vergreifen. Du hörst mich an. Es ist nichts zu sagen. Mach es kurz. Was ist dein Problem? Aber ohne philosophisches Gerede. Tatsachen. Du hast zu viel Geld? Ist es das, was dir Schwierigkeiten macht? Das macht mir Schwierigkeiten, ja. Wo ist deine Schwierigkeit? Geld. Entweder du gebrauchst es, oder du wirst es los. Wenn du dich nicht an das Geld gewöhnen kannst, so wirf es doch weg. Hörst du mich? Nimm jeden Cent und verwende ihn für wohltätige Zwecke oder schmeiß ihn in den Müll. Was weiter? Ach, glaubst du vielleicht, dass es mir nicht ernst damit ist? Ich will dir sagen, was du tust. Wenn Schmutz daran klebt, verbrenne das Geld. Es ist dein Geld, es ist nicht mehr mein Geld. Ich bin ein toter Mann, ein alter toter Mann, mir gehört nichts mehr. Also sprich, was willst du? Es ist nicht die Frage, was ich will. Was gedenkst du zu tun? Was verlangst du, dass ich tue? Soll ich ins Zuchthaus gehen? Willst du das? Warum weinst du? Wenn du das willst, so sag es. Weine nicht. Wenn das der Ort ist, wo ich hingehöre, dann sprich es aus. Zum Teufel, warum kannst du es mir nicht sagen? Du hast mir doch schon genug gesagt. Warum nicht auch das? Ich will dir sagen, warum du es nicht über die Lippen bringst. Weil du weißt, dass es nicht der Ort ist, wo ich hingehöre. Du weißt das ganz genau. Wenn mein Geld schmutziges Geld ist, dann gibt es in der Welt kein sauberes Nickelstück. Wer hat umsonst gearbeitet in diesem Krieg? Das ist der Grund, warum du es nicht über die Lippen bringst. Das ist ganz genau der Grund. Warum bin ich dann schlecht? Ich sage nicht, dass du schlecht bist. Weißt, dass du nicht schlechter bist als die meisten anderen. Aber ich habe mir eingebildet, dass du besser bist. Ich habe dich nie als irgendeinen Mann angesehen. Ich habe in dir meinen Vater gesehen. Das kann ich nicht mehr. Ich kann mir selbst nicht ins Gesicht sehen. Er muss das lesen. Christian, lies diesen Brief. Nein, nein, gib mir das, Chris, gib's mir. Was ist das für ein Brief? Von Peter. Er schrieb mir diesen Brief am Tage seines Todes. Peter? Chris, der Brief ist nicht für dich bestimmt. Gib ihn mir wieder, bitte, bitte. Lass mich lesen. Josef, geh du fort, geh. Von geh. Peter? Was sagst du da, ein Brief von Peter? Josef, auf die Straße, geh hinaus. Chris, ich bitte dich. Nicht, dass sie ihm sagen. Hörst du, sag es ihm nicht. Dreieinhalb Jahre. Nichts als Gerede. Geschwätz. Jetzt sage mir, was du zu tun hast. Höre, wie er gestorben ist. Dann sag mir, wo du hingehörst. Chris, ein Mann kann nicht Jesus Christus sein in dieser Welt. Ja, ich weiß, die Welt. Darüber weiß ich alles. Ich kann den ganzen Drei-Groschen-Roman auswendig. Hör dir das an und dann sage mir, wer und was ein Mann in der Welt zu sein hat. Meine geliebte Annie. Hörst du auch zu? Er schrieb das am Tage seines Todes. Meine geliebte Annie. Es ist mir nicht möglich, Worte zu finden für das, was ich fühle. Aber etwas muss ich dir doch sagen. Gestern erhielten wir einen Stoß Zeitung und ich fand darin den Bericht über meinen Vater und über die Verurteilung deines Vaters. Wie soll ich es ausdrücken? Ich kann meinen Kameraden nicht mehr in die Augen sehen. Ich kann es nicht ertragen, so weiterzuleben. Gestern Nacht habe ich das Flugfeld 20 Minuten umkreist, bevor ich mich dazu bringen konnte, zu landen. Wie konnte mein Vater das tun? Jeden Tag kehren drei oder vier Flieger nicht wieder. Und er sitzt da hinten und macht Geschäfte. Ich kann keinem Menschen mehr in die Augen sehen. Wie soll ich dir erklären, was in mir vorgeht? In ein paar Minuten trete ich einen Flug an. Wahrscheinlich werde ich als vermisst gemeldet werden. Für diesen Fall will ich dich wissen lassen, dass du nicht auf mich warten sollst. Lebe wohl, mein Herz. Peter. Jetzt schieb die Schuld auf die Welt. Ich will nur den Rock anziehen. Josef! Nein, lass mich. Ich muss jetzt gehen. Es tut mir leid, Käthe. Du bereust. Und das ist genug. Du gehst mir jetzt nirgends hin. Warte, ich bitte dich, schlaf dich erst aus. Nein. Nein. Aber warum? Wozu? Peter hätte nicht gewollt, dass du diesen Weg gehst. Er war dein Sohn. Warum hat er denn das getan? Sie waren alle meine Söhne. Käthe, ich bin gleich wieder da. Er wird nicht gehen, wenn du ihn bleiben heißt, Chris. Chris, sprich mit ihm. Mutter, er muss gehen. Seid ihr denn beide verrückt geworden? Sag ihm, er soll sich schlafen legen. Nein, meine liebe Mutter. Oh Gott im Himmel, was ist denn damit erreicht? Ich dachte, du hast das gelesen. Der Krieg ist aus! Hast du noch nichts davon gehört? Der Krieg ist aus! Was war dir, Peter? Ein Stein, der ins Wasser gefallen ist. Dass es einem leid tut, ist nicht genug. Peter hat sich nicht aus der Welt geschafft, damit es dir und Vater leid tut. Was können wir denn sonst tun? Wir sind nur Menschen. Ihr könnt bessere Menschen werden. Ihr müsst ein für alle Mal begreifen, dass die ganze Welt hier hineinreicht, über diesen Zaun hinweg. Da draußen ist ein Universum und dem seid ihr verantwortlich. Und wenn ihr diese Verantwortung nicht anerkennt, dann erledigt ihr damit euren eigenen Sohn. Daran ist er gestorben. Vater muss gehen. Und auch ich muss. Mein Mann. Mein Einziger. Leb wohl. Leb wohl. Leb wohl, Peter. Mutter. Es hat so sein müssen. Ich wusste es schon lange. Ich wusste es. Von nun an lebe. Vergiss. Nicht, Chris. In WDR 3 Bühne Radio hörten Sie Alle meine Söhne von Arthur Miller, aus dem Englischen übersetzt von Berthold Viertel. Es sprachen Josef Keller, Gerhard Geißler, Käthe seine Frau, Martina Otto, Christian sein Sohn, Max Eckert, Anni Diewer, Solveig Thomas, Georg ihr Bruder, Heinz Drache, Frank Lubey, Hermann Pfeiffer. Bearbeitung und Regie Wilhelm Semmelroth. Eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1950. Und jetzt erklingt hier ein Werk von Charles Ives, die Sonate Nummer 2, mit Hans-Heinz Schneeberger und Daniel Cholette.